die Häuser um uns herum sind alles neu gebaute Häuser. Hier sind sehr viele Familien, Alternative auch eingestellte Menschen, die eben hier ist autofrei zum Beispiel. Also man darf das Auto nicht in den Straßen stellen, weil eben die Kinder da spielen sollen. Es gibt natürlich auch christliche Menschen hier, aber ansonsten sind eben tatsächlich über 60% ohne Konfession. Und deswegen hat die Schule, also das ist eine ganz einfach normale staatliche Grundschule, dann eben diese Philosophie AG eingerichtet, in die dann eben diese Kinder können. Die wurde nicht vom Staat bezahlt, sondern mussten die Eltern selber finanzieren. Und das ist doch eine Ungerechtigkeit, wieso zahlt das der Staat nicht? Und für mich ist eine Klage eigentlich eine konsequente Sache. Wenn ich denke, ich bin im Recht, dann ist es für mich eigentlich konsequent, den Staat aufzufordern, das zu prüfen. Also was ich immer empfunden habe, war sehr viel Unverständnis von Seiten der Richter, was ich eigentlich will. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie nicht verstehen, warum das jetzt so wichtig ist. Ohne Gott in Deutschland. Die unsichtbare Konfession. Ein Feature von Gabi Meyer. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Bürgerschaftsandacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mittwochmorgen, 8:45. Bürgerschaftsandacht in der Kirche Unser Lieben Frauen in Bremen. Propst Martin Schumacher stimmt, gemeinsam mit seiner evangelischen Kollegin, die Abgeordneten auf die monatliche Sitzung des bremischen Landesparlaments ein. Was verbinden Sie mit dem Wort Quelle? Von Damen denken vielleicht einige an ein ehemaliges Versandhaus mit einer großen Auswahl an Produkten, die aus dem Katalog ausgesucht werden konnten. 12 Abgeordnete sitzen im Stuhlhalbkreis hinter dem Altar. Das sind 12% der Parlamentarier. In vielen Kirchengemeinden ist der Anteil der Gläubigen, die den Sonntagsgottesdienst besuchen, geringer. Andere haben möglicherweise Wasserquelle vor dem inneren Auge. An das Sakrament der Taufe denken die meisten wohl spontan nicht. Nach einer knappen Viertelstunde ist die Andacht vorbei. Eine gute Gelegenheit, über zwischen Kirche und Bürgerschaft anstehende Fragen zu reden. Überarbeitung des Lehrplans, macht sich der Kommunikationskunde, ist mit Ihnen abgestimmt oder nicht abgestimmt? Also in Bremen, die räumliche Nähe macht auch, dass man sich persönlich sehr schnell näher kommt. Entweder per Telefon oder über den kurzen Weg mal eben rüber zu gehen. Pastorin Jeanette Querfurt ist in der bremischen evangelischen Kirche zuständig für den Kontakt zur Politik. Nicht nur bei der Bürgerschaftsandacht. Die freundliche Mitfünfzigerin soll dafür sorgen, dass ihre Kirche beim bremischen Staat Gehör findet. Verbindungsleute wie Jeanette Querfurt, man kann sie auch Lobbyisten nennen, sind für die beiden großen Amtskirchen in allen Bundesländern im Einsatz. Und natürlich in Berlin. Ich erlebe das bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie da etwas größere Mühe haben, einfach räumlich, zeitlich. Die Hierarchien sind vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter. Also da muss man einige Referenten vielleicht überwinden. Und hier in Bremen geht das sehr schnell, dass man Kontakt aufnimmt. Und das ist sehr angenehm in der Zusammenarbeit. Das kleinste Bundesland wird seit dem Zweiten Weltkrieg ununterbrochen von der SPD regiert. Mal mit, mal ohne Koalitionspartner. Die Sozialdemokratie war nicht immer kirchennah. Aber Pastorin Querfurt winkt ab. Kein Problem. Kirchenfernere SPD-Mitglieder stören die Pastorin bei ihrer Arbeit offenbar nicht. Die besteht im Wesentlichen aus Gesprächen, zu zweit und in größerer Runde. Ich treffe mich zum Beispiel dann mit den Fraktionsgeschäftsführern und plane diese offiziellen Gespräche vor die Tagesordnung und der Rahmen wird da gesteckt. Und dazwischen gibt es natürlich auch immer auf diesem kurzen Wege Gespräche, wenn gerade etwas plötzlich sehr brisant ist. Da gibt es dann auch umgekehrt die Anfragen aus der Politik an uns, die sagen, wir wollen noch mal mit euch reden, wir wollen hören, wo sind denn eure Bedenken? Früher galt, Bremen ist protestantisch. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ein knappes Drittel der Bevölkerung ist noch Mitglied in der bremischen evangelischen Kirche. 12% der Einwohner sind Katholiken. Zwischen der Kirche Unser Lieben Frauen und dem Dom steht das Bremer Rathaus. In dem Meisterwerk der Weser-Renaissance führt Jens Börnsen seit 2005 die Regierungsgeschäfte. Mitte 60, graues Haar, rundliches Gesicht, früher Verwaltungsrichter, ein ruhiger Norddeutscher, könnte man sagen. Als Präsident des Senats ist ihm gleich noch ein Senatorenposten zugefallen. Senator für kirchliche Angelegenheiten, das ist in Bremen ein Amt mit langer Tradition. Ein Amt, das seit Ende der 70er Jahre wieder als Senatsressort hier im Rathaus beim Präsidenten des Senats geführt wird. Dahinter verbirgt sich als politische Botschaft der Anspruch, dass wir in einer Partnerschaft, in einer guten Verbindung nicht nur zu den christlichen Kirchen, sondern zu allen Religionsgemeinschaften in Bremen stehen wollen. In der Tat pflegt das Rathaus gute Kontakte zu Bremer Moscheegemeinden und selbstverständlich zur jüdischen Gemeinde. Aber ist es gerechtfertigt, den religiösen Gruppen einen derart herausgehobenen Zugang zum Staat zu verschaffen? Und kommt der bekennende evangelische Christ Börnsen nicht manchmal in innere Konflikte, wenn er als Senator für kirchliche Angelegenheiten zuständig ist und zugleich als Präsident des Senats für ganz Bremen? Also mit Verlaub, jetzt muss ich etwas schärfer reagieren. Dann haben Sie mir nicht zugehört die ganz letzten Minuten. Ich habe hier gesagt, Staat und Kirche sind getrennt. Aber wie erkundet der auf Dialog bedachte Regierungschef die Position der nicht religiös Gebundenen, immerhin Bremens stärkste Konfession? Mit wem spricht er, wenn er wissen will, was Atheisten und Agnostikerinnen, Säkulare und Laizisten denken, über Friedhofszwang und Religionsunterricht, Diskoschließung an christlichen Feiertagen und Ladenöffnung am Sonntag? Ich habe reichlich laizistische Dialogpartner und hier kommt ein leises Lächeln auf bei der Behauptung, solche gäbe es nicht. Aber ich würde ihn doch jetzt namentlich nicht alle nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, um mich herum sitzen doch nicht nur Mitglieder von Kirchen, sondern wenn ich in meiner Morgenrunde hier mit meinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, dass auch dort wie in der Gesellschaft hälftig geteilt ist. Menschen ändern sich schneller, als dass sich die Institutionen wandeln. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Religionskritiker. Und insofern haben wir diese merkwürdige Situation, dass in Deutschland selbst von den Kirchenmitgliedern die allerwenigsten noch die amtskirchlichen Positionen teilen, tatsächlich aber die Politik und die Medien sehr stark noch bestimmt werden von den amtskirchlichen Institutionen. In Freiburg übernahm die französische Besatzungsmacht 1945 ein Kasernengelände und nannte es nach einem Festungsbaumeister Vauban. Als die Franzosen Anfang der 1990er Jahre abzogen, wurden die meisten Gebäude abgerissen. Auf dem Areal entstand ein Quartier mit mehrstöckigen, farbenfrohen Häusern, üppig begrünt und mit viel Platz für Kinder. Die neue Straßenbahn schwebt über ein Grasbett. Auf dem Vauban wohnt Anna Ignatius mit ihren drei Kindern. Die Familie gehört keiner Kirche an, so wie über die Hälfte der Menschen in diesem Viertel. Die Grundschule hat für die konfessionsfreien Kinder eine Philosophie-AG eingerichtet. Ihre Eltern müssen dafür bezahlen. Religionsunterricht ist kostenlos. 2010 reichte Anna Ignatius gegen die ungleiche Behandlung Klage ein. Unterstützt wurde sie von den Grünen. Ich will im Grunde, dass da einfach eine Alternative ist. Ja? Und dass nicht gesagt wird, dann sollen sie eben in Religionsunterricht gehen, weil das sind eben nicht die Antworten, die ich für meine Kinder will. Das Freiburger Verwaltungsgericht hat Ignatius' Klage abgewiesen. Der Staat sei nicht verpflichtet, den Philosophieunterricht ebenso zu finanzieren wie den Religionsunterricht. Anna Ignatius ging in Berufung und verlor erneut. In dritter Instanz ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zuständig. Prozessgegner ist das baden-württembergische Kultusministerium. Da waren zwei Herren da vom Kultusministerium. Die zwei Herren sind immer da. Und jetzt hat ja die Regierung hier gewechselt. Von Schwarz-Gelb zu Grün-Rot. Und es sind immer noch dieselben zwei Herren. Also die Haltung hat sich nicht verändert, die zwei Herren haben sich nicht verändert, obwohl eben tatsächlich die Regierung sich geändert hat, was mich eben sehr erstaunt hat, ja, weil ich ja vorher die Unterstützung der Grünen hatte. Xavier Xavier Jacquot ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Vor 40 Jahren kam sie über den Rhein und wohnt jetzt in Norddeutschland. Eine meiner ersten Erfahrungen in Deutschland war, wenn man sich anmeldet, Wohnsitz anmeldet, dass Religion gefragt wird. Und ich habe ja eben aus Prinzip Strich gemacht, weil ich dachte, das geht niemandem an. Es ist in Frankreich undenkbar, dass irgendjemand nach der Religion fragt. Das geht einfach nicht. Als ich Kinder hatte und merkte, dass die meisten Kindergärten kirchlich sind, also christlich sind, das verstand ich nicht. Und in der Schule konnte man sagen, ob man seine Kinder in Religionsunterricht schicken möchte oder nicht, das verstand ich auch nicht. Und wenn ich meine Bedenken ausdrückte, hieß das immer, wieso, das gehört zu unserem Kulturkreis. Natürlich gehört das zu unserem Kulturkreis, aber religiöse Erziehung ist Sache der Eltern und nicht der Schule und nicht der Kindergärten. Die anderen Eltern fanden das normal und wussten nicht, dass man einen anderen Blick da auf dieses Thema haben kann. Sie sind einfach so aufgewachsen und so machen sie einfach weiter. Als Xavier Jacquot nach Deutschland kam, machte gerade eine junge Frau auf der politischen Bühne der Bonner Republik von sich reden, zwischen all den älteren Anzugträgern. Ingrid Matthäus, Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation Jungdemokraten, mit Verfasserin des FDP-Kirchenpapiers Freie Kirche im freien Staat. Auf einem Parteitag 1974 warb sie für eine echte Trennung. Zur Zeit etwa der Weimarer Republik, da gab es doch das heutige Kirchensteuerverfahren nicht. Dort steht zwar in der Verfassung, die Kirchen haben das Recht, Kirchensteuer einzuziehen, das wurde aber in der Weimarer Zeit dahin ausgelegt und praktiziert, dass die Kirchen selber diese Steuern einziehen. Und was wird heute praktiziert? Heute zieht der Staat für die Kirchensteuer ein, also keine historisch gewachsene Angelegenheit, sondern etwas, was im Rahmen einer Klerikalisierung nach 1945 in der Bundesrepublik Eingang gefunden hat. Ingrid Matthäus-Meyer ist mittlerweile in Rente. Aber die Trennung von Kirche und Staat ist weiter ihr Thema. In ihrem Berliner Büro, nahe dem Brandenburger Tor, das ihr als Vorsitzender der Vereinigung ehemaliger Abgeordneter zusteht, schwärmt sie vom französischen Vorbild. Laizismus in Frankreich heißt ja nicht, dass Frankreich ein gottloses Land ist. Da gibt es sehr viele engagierte Christen. Ich war zum Beispiel mehrfach Au-pair-Mädchen in Frankreich während meiner Studienzeit. Und das waren gut katholische Familien in Anführungsstrichen. Und trotzdem lebten die in einem laizistischen Staat. Eine deutlichere Trennung von Kirche und Staat in Deutschland befürworten auch Kirchenmitglieder, wie der emeritierte evangelische Theologieprofessor Friedrich Wilhelm Graf aus München, der die staatliche Förderung des Reformationsjubiläums 2017 missbilligt. Massive Kritik erfährt die enge Liaison von Kirche und Staat, aber vor allem von Konfessionsfreien. Und das sind viele. Christen, die keiner Amtskirche angehören. Spirituell Interessierte ohne monotheistische Gottesvorstellung und all diejenigen, die einfach nicht an Gott glauben. Wenn die sogenannten Konfessionsfreien selber eine Konfession wären, wären sie größer als einerseits die Katholiken und andererseits die Protestanten. An die 30 Millionen Bundesbürger gehören keiner der beiden Amtskirchen an, sind auch nicht jüdisch oder muslimisch. Trotz ihrer großen Zahl bleiben die Konfessionsfreien unsichtbar, anders als Protestanten und Katholiken. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Eine Nachricht ist für die Tagesschau dann eine Nachricht, wenn es sich um ein relevantes Ereignis handelt. Kai Gnifke, Chefredakteur von ARD Aktuell. Relevanz beurteilen wir danach, wie viele Menschen von einem Ereignis betroffen sind, wie wichtig die Akteure sind. Und welche Folgewirkungen ein Ereignis hat. Una guida guidata. Historische Zeremonie in Rom. Papst Franziskus spricht die Päpste Johannes den 23. und Johannes Paul II. Heilig. Die Heiligsprechung von zwei Päpsten im April 2014 war für die Tagesschau offenbar sehr relevant. Noch bevor der Sprecher die Zuschauer begrüßte, gab es eine Filmeinspielung und später einen längeren Bericht. Ein innerkatholisches Ereignis. Für die große nicht-katholische Mehrheit vor dem Bildschirm ein exotisches Spektakel. Aber Wir haben in Deutschland über den Daumen 20 Millionen Katholiken. Für die ist das ein wichtiges Ereignis. Es gibt bei uns eine Redaktionssitzung, die ist morgens um 10.30 Uhr. Da wird ganz grob der Tag aufs Gleis gesetzt. Da diskutieren wir die Themen, die unsere Planungsredaktion auf den Tisch legt. Dann stecken wir ab, was sind so die 5, 6 zentralen Themen, die wir mit einem Reporterbericht in der 20 Uhr würdigen und auf dem Weg dahin in den vielen Sendungen, die wir vorher machen. Und dann wägen wir einfach ab. Der ARD-Nachrichtenchef wirkt ruhig, freundlich und korrekt. Nicht wie einer, der politischen oder weltanschaulichen Einflüsterungen schnell nachgibt. Der Knackpunkt für Kai Gnifke ist, wie für alle Nachrichtenredaktionen, die Prioritätensetzung. Was sind die 5, 6 relevanten Themen des Tages? Immer mehr Syrer werden vom IS-Terror vertrieben. Der Warenhauskonzern Karstadt will 2000 Krieg in Syrien oder Kämpfe im Jemen? Entlassungen bei einem deutschen Konzern oder Pflegenotstand? Ein Auftritt des US-Präsidenten oder doch die Wirtschaftslage in China? Und dann gibt es, als sei die Zeit stehen geblieben, die Konstanten mit den schönen Bildern. Am heutigen Dreikönigstag hat Bundespräsident Gauck im Schloss Bellevue die Sternsinger empfangen. In vielen Regionen Deutschlands wird heute Fronleichnam gefeiert. Sternsinger im Januar, die großen Spendensammlungen von Katholiken und Protestanten, Reformationstag und Allerheiligen, Weihnachten und Ostern, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Die Kirchen werden immer leerer, die Tagesschau berichtet trotzdem. Regelmäßig, jedes Jahr, auch zu Pfingsten. Wir sagen den Menschen, dass an diesem Tag viele tausend Deutsche das Pfingstfest gefeiert haben. Dann sagen wir ihnen, was ist eigentlich der Hintergrund des Pfingstfestes, worauf geht es zurück? Und das finde ich an so einem Tag absolut angemessen. Konfessionsfreie haben kein Kirchenjahr, keinen Rhythmus der Rituale, also keinen Stoff für die Tagesschau. Bei politischen Themen melden sich Nichtgläubige allerdings zunehmend zu Wort. Sterbehilfe und Friedhofsordnung, künstliche Befruchtung und Ethikunterricht, Ladenöffnungszeiten, Präimplantationsdiagnostik und Abtreibung, Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht und Kirchensteuer. Konfessionsfreie wehren sich gegen einen Alleinvertretungsanspruch der Religionsgemeinschaften in ethischen Fragen. Wir haben regelmäßig Hintergrundgespräche mit Politikern, mit Wirtschaftsleuten, mit den Vertretern der Kirchen. Aber bislang hatte ich noch kein Gespräch mit Nichtgläubigen, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nie eine Einladung bekommen. Alle Sendungen im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen werden von unabhängigen Redaktionen verantwortet. Bei strittigen Themen sollen alle Seiten gehört werden. Ohne Redaktion gehen nur Werbespots über den Äther, für die zahlen die Werbekunden. Und Spots der Parteien kurz vor Wahlen. Außerdem dürfen Religionsgemeinschaften sogenannte Verkündigungssendungen ausstrahlen, regelmäßig und ohne zu bezahlen. Sämtliche Kosten trägt das gebührenzahlende Publikum. Eine Stunde Fernsehgottesdienst kostet das chronisch klamme Radio Bremen 50.000 Euro. Ingrid Matthäus-Meyer weiß, wie es ist, als Konfessionsfreie in der Berichterstattung kaum wahrgenommen zu werden. Wenn Sie wie ich kirchlich nicht gebunden sind und auch gar keine eigene Weltanschauungsgemeinschaft gründen wollen, dann sind Sie sehr oft nur Einzelpersonen gegen die großen Organisationen. Dann wird dann entgegengehalten, ja, organisier dich doch in einer großen Weltanschauungsgemeinschaft, das habe ich ja gar nicht die Absicht. Vielen Gläubigen ist unbegreiflich, warum Menschen nicht glauben. Anders glauben, das ist vorstellbar, aber gar nicht glauben? Und sich auch nicht interessieren für das Thema Gott oder kein Gott? Die Sozialdemokratie war traditionell ein Ort für Nichtreligiöse. Als SPD-Mitglieder vor einigen Jahren einen laizistischen Arbeitskreis in der Partei gründen wollten, lehnte der Parteivorstand ab. Ingrid Matthäus-Meyer konnte es kaum fassen. Ich war schon empört. Es gibt säkulare Grüne, es gibt säkulare Linke. Nun will ich doch mal wirklich sehen, ob es da einen islamischen Arbeitskreis gibt und einen jüdischen und einen christlichen, nur nicht einen säkularen. Ich glaube, da wird die Partei noch lernen müssen. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Die deutsche Sozialdemokratie tritt heute christlich auf. Sämtliche SPD-Minister und Ministerinnen im Kabinett Merkel riefen bei ihrer Vereidigung Gott um Hilfe an. Konfessionsfreie gibt es in der Bundesregierung nicht. Ingrid Matthäus-Meyer nennt, neben dem eigenen Glauben, einen weiteren Grund, warum politische Führungskräfte sich religiös präsentieren. Sie haben Angst vor der Kirche selber. So ungefähr nach dem Motto, wenn wir da etwas tun, dann ist das wieder in den 50er Jahren, dass von der Kanzel gepredigt wird, wählt CDU. Das war ja nun mal damals der Fall. Aber das ist nun mal nicht mehr so. Als Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag hat Matthäus-Meyer erlebt, wie massiv die Kirchen versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Sie haben bei allen Steuerpaketen sich aktiv gemeldet, haben einen besucht, haben schriftlich, dass das geht oder nicht geht. Warum? Jede Änderung der Lohn- und Einkommensteuer wirkt natürlich auf die Kirchensteuer sich aus. Der schlimmste Fall, den ich miterlebt habe, wir haben mal versucht, das Kindergeldsystem zu ändern. Durch die Umstellung wäre den Kirchen Kirchensteueraufkommen verloren gegangen. Sie haben fast hätte ich gesagt wie Berserker. Sie haben massiv gegen diese Reform Stellung bezogen, um zu verhindern, dass ihre Kirchensteuereinnahmen sinken. Es war so, da ging es um Heller und Pfennig und nicht mit Gott. Um Euro und Cent geht es auch bei der Kirchensteuer auf Einkünfte aus Geldanlagen. Seit 2009 wird die sogenannte Abgeltungssteuer erhoben. Nichtverheiratete müssen bei Zins- und Dividendeneinkünften von mehr als 801 Euro zahlen, Verheiratete ab 1.602 Euro. Kirchenmitglieder müssen zusätzlich Kirchensteuer zahlen. 8% des Abgeltungssteuerbetrages in Baden-Württemberg und Bayern, 9% in den übrigen Bundesländern. Heinz-Jürgen Tischbein, Steuerexperte beim Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, erinnert sich an die Gespräche mit Finanzpolitikern vor Verabschiedung des Gesetzes. Alle, die uns direkt angesprochen haben, haben den Gedanken vertreten, beide Steuerarten, Kirchensteuer und Abgeltungssteuer, müssen gemeinsam erhoben werden. Eine unauflösliche Ehe zimmerten die Finanzpolitiker zwischen der Steuer für den Staat und der Kirchensteuer, die eigentlich ein Mitgliedsbeitrag ist. Damals regierte eine große Koalition. Und die drei Oppositionsparteien? An Grüne und Linke, sagt Heinz-Jürgen Tischbein, erinnere er sich nicht mehr. Und die Liberalen von der FDP? Waren die gegen die neue Kirchensteuer? Davon war nichts zu spüren. Mit den Einnahmen waren die Kirchenoberen allerdings nicht zufrieden. In den ersten Jahren war die Erhebung der Kirchensteuer von einem Antrag des Kunden an seine Hausbank abhängig. Das ist eine Schwelle, die vielleicht nicht jeder überschritten hat. Das Parlament änderte das Kirchensteuereinzugsverfahren auf Kapitalerträge. Ab dem 1. Januar 2015 müssen die Banken die Kirchensteuer direkt von ihren Kunden einziehen. Um herauszufinden, wer Kirchenmitglied ist und welche der 69 Diözesen respektive Gliedkirchen jeweils Anspruch auf das Steuergeld hat und um obendrein den Vorschriften des Datenschutzes zu genügen, entstünden den Banken Kosten in dreistelliger Millionenhöhe, sagt Tischbein. Damit lässt uns der Gesetzgeber leider alleine. Wir hatten im Gesetzgebungsverfahren gefordert, dass uns die Kosten, die durch die Erhebung der Kirchensteuer entstehen werden, erstattet werden. Das wurde abgelehnt. Die Politik hat eine Symbiose gefunden mit den beiden großen christlichen Kirchen, bei der die Politik quasi als Geschäftsgrundlage eingebracht hat, wir hören nur euch. Rolf Schwanitz, Staatsminister AD. Und hier gilt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Wenn der Gesetzgeber die private Wirtschaft zu einer Dienstleistung verpflichtet, ohne eine Kostenerstattungspflicht ausdrücklich vorzusehen, dann müssen wir das aus unseren allgemeinen Erträgen, wo immer die herkommen mögen, finanzieren. Wo diese allgemeinen Erträge herkommen, ist klar. Von der gesamten Bankkundschaft. Egal, ob Kirchenmitglied oder nicht. Als Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses ist heute die linken Abgeordnete Gesine Lötsch eine bevorzugte Ansprechpartnerin der Kirchenvertreter, wenn es um Steuer- und Finanzfragen geht. Die Kirchen laden zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungen ein, wo man eben zusammensitzt beim Frühstück oder in anderen Diskussionsrunden sich befindet. Kirche ist viel Wort, es wird viel gesprochen und auch in einer Weise, die für viele Menschen sehr eindringlich ist. Zuerst werden gerne Mitarbeiter angesprochen, weil ja jeder weiß, dass die eigentlichen Entscheidungen ja von den Mitarbeitern auch mit vorbereitet werden. Das ist ja auch eine beliebte Methode, sich erstmal dem Umfeld zu nähern. Bevor Gesine Lötsch Vorsitzende wurde, war sie 12 Jahre lang einfaches Mitglied im Haushaltsausschuss. Zeit genug, um die Kirchenvertreter agieren zu sehen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen über die Staatsleistungen an die Kirchen. Und da sind die Kirchen natürlich sehr hellhörig und kommen dann auch gerne mit Hinweisen an uns, insbesondere an uns Haushälter, welche historische Berechtigung das aus ihrer Sicht hat. Rund 500 Millionen Euro überweisen die Bundesländer jedes Jahr an die beiden Amtskirchen als sogenannte Staatsleistungen, ohne Gegenleistung. Begründet werden die Zahlungen mit der Enteignung kirchlicher Güter vor mehr als 200 Jahren. Bereits in der Weimarer Verfassung wurde in Artikel 138 eine Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen festgelegt. Der Artikel wurde ins Grundgesetz übernommen. Tatsächlich zahlen die meisten Bundesländer bis heute. Bayern finanziert auch die Gehälter und Renten für geistliche Würdenträger. Mit welcher Vehemenz Kirchenvertreter auftreten können, hat Gesine Lötsch erstmals im Mai 1990 erlebt. Damals, in der turbulenten Phase nach der Grenzöffnung, formulierten politisch Aktive eine Verfassung für Ostdeutschland, die mehr sein wollte als eine Anpassung an westdeutsche Vorgaben. In der Verfassung sollte auch das Recht auf Abtreibung verankert sein, wie es für die Frauen in der DDR selbstverständlich war. Dann kamen die Kirchenvertreter in alle Fraktionen und in die Ausschüsse und erklärten, dass das nicht ginge. Bärbel Bohley war auch in dem Ausschuss, in dem das verhandelt wurde, Ingrid Köppe, die ja damals wichtige Figuren waren in der Wende. Und auch die waren völlig schockiert, mit welchem moralischen Überanspruch quasi die Kirchenvertreter in dieser Frage Paragraph 218 aufgetreten sind. Und selbst in unserer eigenen Fraktion hatten wir damals zu meinem großen Entsetzen heftige Diskussionen darüber, ob es nun wichtiger wäre, mit der Kirche gemeinsam diese Verfassung zu erarbeiten oder dieses aus meiner Sicht unverzichtbare Grundrecht von Frauen durchzusetzen. Politiker ständen dem kirchlichen Lobbyismus uninformiert gegenüber, sagt Kirchenkritiker Michael Schmidt-Salomon. Schmidt-Salomon ist Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, ein Lobbyist für die Sache der Konfessionsfreien. Ein Koordinationsrat säkulärer Organisationen bündelt seit 2008 deren Anliegen. Er tritt gegen den Alleinvertretungsanspruch religiöser Organisationen bei gesellschaftlichen Fragen auf und wirbt für eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Neben den Amtskirchen nahmen sich die Kleingruppen der Atheistinnen und Agnostiker lange Zeit recht bescheiden aus. Mit dem Streit um die Sterbehilfe scheint sich das ein wenig zu ändern. Michael Schmidt-Salomon kommt immer wieder auf ein Thema zu sprechen: die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht. Man muss ja einfach auch sehen, dass die Kirchen ja nicht nur als Amtskirchen, sondern eben auch als Sozialkonzerne sehr mächtig sind. Caritas und Diakonisches Werk sind die größten privaten Arbeitgeber Europas. Sie haben mehr Angestellte als die gesamte Automobilindustrie. Und sie fahren auch Umsätze ein, die sich mit Weltkonzernen messen lassen. Für die 1,4 Millionen Ärztinnen und Erzieher, Altenpflegerinnen und Lehrer, die in kirchlichen Einrichtungen arbeiten, gelten nicht die üblichen Mitbestimmungsrechte. Es gilt nicht das Betriebsverfassungsgesetz. Viele kirchliche Einrichtungen verlangen Kirchenmitgliedschaft von ihren Beschäftigten. Und vor allem katholische Häuser dulden nur Angestellte, die katholischen Moralvorstellungen genügen. Das haben die Kirchen ja geschafft, ihre Diskriminierungsrechte über die Jahrzehnte zu bewahren, auch wenn sie gegen alle Bestimmungen der EU verstoßen. Und natürlich auch gegen die Verfassung. An diesem Punkt sorgen neuerdings deutsche Gerichte für ein wenig Bewegung. Die in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit sichert Religionsgemeinschaften ein weitgehendes Selbstbestimmungsrecht zu. Wie weit dieses Recht es den Kirchen erlaubt, eigene Normen aufzustellen und durchzusetzen, ist mittlerweile allerdings umstritten. Beim Arbeitsrecht, sagt Verfassungsrechtler Christoph Goos, werden die Grenzen gerade neu verhandelt. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt, und zwar unter dem fast einhelligen Beifall der Fachleute, der Religionsverfassungsrechtler, gesagt, dass die Kirchen aufgrund ihres Selbstbestimmungsrechts nicht das Recht haben, die Gewerkschaften völlig von der Mitbestimmung der Arbeitsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen auszuschließen. Nach dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg von Schwarz-Gelb zu Grün-Rot ging Anna Ignatius davon aus, dass sich ihre Klage für eine Gleichstellung des Ethikunterrichts mit dem Religionsunterricht erledigt hätte. Ein Irrtum. Also es ist schon sehr irritierend, die sind ja jetzt meine Gegner. Das Land müsse sparen, heißt es zur Erklärung, wegen der Schuldenbremse. Die Grünen-Politikerin Edith Sitzmann wohnt bei Anna Ignatius um die Ecke. Früher hat sie die Forderung nach kostenlosem Ethikunterricht unterstützt. Jetzt kommt Anna Ignatius an Sitzmanns Vorzimmer nicht mehr vorbei. Auch für Journalisten hat die Politikerin bei diesem Thema keine Zeit. Der grüne Pressesprecher erklärt, Frau Sitzmanns Position habe sich nun mal geändert. Sie sei jetzt Fraktionsvorsitzende im Landtag. Anna Ignatius hat ihre Klage auch in dritter Instanz verloren. Das Gericht berief sich auf die Garantie des Religionsunterrichts durch das Grundgesetz. Von einem Ethikunterricht war im Westdeutschland der Nachkriegszeit noch keine Rede. Damals war es eine Selbstverständlichkeit, diese Werterziehung, und der Staat hat das delegiert, weil eben alle letztendlich denselben Glauben hatten. Heute sieht das eben anders aus. Der Vorsitzende Richter am Bundesverwaltungsgericht, dessen Senat das Urteil fällte, arbeitet zusätzlich ehrenamtlich am Verwaltungsgerichtshof der Union Evangelischer Kirchen. Anna Ignatius hat nun das Bundesverfassungsgericht angerufen. Am Burgplatz, gleich neben dem Münster, hat der katholische Bischof von Essen seinen Amtssitz. Franz Josef Overbeck. Auf einem Bogen hinter dem Eingang ist Bischof Overbecks persönlicher Wahlspruch montiert. Magnificat anima mea Dominum. Meine Seele preist den Herrn. Der 50-Jährige ist hochgewachsen, hat eine Stirnglatze und hält sich sehr gerade. Unter Deutschlands katholischen Bischöfen spielt Overbeck eine wichtige Rolle. Als im Frühjahr 2014 die Neuwahl des Vorsitzenden der Bischofskonferenz anstand, wurde er als möglicher Kandidat gehandelt. Der Sohn einer Schnapsbrennerfamilie ist außerdem Militärbischof. Den sinkenden Mitgliederzahlen seiner Kirche will Franz Josef Overbeck auf keinen Fall resignativ, sondern als Realist begegnen. Das ist eine völlig neue historische, geschichtliche Situation, unter der wir als Christen leben, aber mit einem ganz positiven Vorzeichen für uns als Kirche. Der Glaube wird auf eine andere Weise an die nächste Generation weitergegeben, nämlich als Option und nicht als Selbstverständlichkeit, als Option des Christentums, von der ich wirklich werbend nur sagen kann, es lohnt sich, mit Gott zu leben, tun Sie es bloß. Der Ruhbischof ergreift gerne die Möglichkeit, für seine Überzeugung zu werben. Wir leben in einem Staat, der die Religionsfreiheit garantiert und die freie Meinungsäußerung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Da befinden wir uns in einem munteren und, wie ich finde, auch sehr lebendigen Dialog, den ich und viele andere gerne nutzen. Die katholische Position als eine klare, begründete, vernunfteinsichtige Option darzustellen, ist mir ein großes Anliegen, und da rede ich mit jedem. Weil es bedeutet, in einer so vielperspektivischen Welt auch mit der multioptionalen Gestaltung von Leben neu zurechtzukommen. Bei aller Modernität im Auftritt. Bischof Overbeck steht für die Beibehaltung katholischer Positionen in jeder Hinsicht, seien sie religiös oder politisch. Dass Gott ist, ist eine Wahrheit, die ist für einen Christen unumstößlich. Gleichzeitig ist die Kirche für uns nicht irgendeine gesellschaftliche Größe, die beliebig sich verändern kann. Das westfälische Paderborn ist immer noch ziemlich katholisch. Der Dom beherrscht das Zentrum. Die Stadt besitzt eine theologische Fakultät und knapp über 50% der Bevölkerung sind Mitglieder der römischen Kirche. Sigrid Beer ist grüne Landtagsabgeordnete aus Paderborn und Bildungsexpertin ihrer Partei. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zwei verschiedene Arten von Grundschulen, die auch in der Landesverfassung festgeschrieben sind. Das ist einmal die Gemeinschaftsgrundschule. Über die heißt es in der nordrhein-westfälischen Landesverfassung von 1950: In Gemeinschaftsschulen werden Kinder verschiedener Religionszugehörigkeit auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte erzogen und unterrichtet. Und wir haben in der Landesverfassung auch noch verankert die Bekenntnisgrundschule. Und das Spezifikum ist in der Tat, es ist eine öffentliche Schule, 100% öffentlich finanziert, die ein spezielles Bekenntnisprofil aufweist. Rund ein Drittel der staatlichen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen sind Bekenntnisgrundschulen. Davon sind über 90% katholisch. Bekenntnisgrundschule heißt verpflichtender Religionsunterricht, Gottesdienstbesuch, Gebete. Die Schulleitung muss dem Bekenntnis angehören. Vor allem in ländlichen Gebieten ist ein Ausweichen kaum möglich. Anders- und nichtgläubige Kinder sollen mit Sonderregelungen zu ihrem Recht kommen. So muss ab 12 Kindern eines Minderheitsbekenntnisses ein eigener Religionsunterricht eingerichtet werden. Ethikunterricht für konfessionsfreie Grundschulkinder gibt es nicht. Sigrid Beer und ihre Partei wollen nun der weltanschaulichen Realität in Nordrhein-Westfalen ein wenig näher kommen. Eine Bekenntnisgrundschule soll etwas leichter umgewandelt werden können in eine Gemeinschaftsgrundschule. Zwei Drittel aller Eltern einer Bekenntnisgrundschule müssen erklären, dass sie die Umwandlung in eine Gemeinschaftsgrundschule wollen. Das wollen wir senken auf 50% plus eine Stimme. Politik und Kirchen verhandeln seit 2013. Mittlerweile ist klar, es wird höchstens eine kleine, eine schulgesetzliche Lösung geben. Für eine Verfassungsänderung reicht es nicht. Zwar würden die Regierungsparteien SPD und Grüne, dazu FDP und Piraten im Landtag die Zweidrittelhürde leicht überspringen, aber die FDP tut sich damit schwer, wie ihre bildungspolitische Sprecherin sagt. Das heißt zum Beispiel, auch in Zukunft muss die Schulleitung einer katholischen Bekenntnisschule katholisch sein, obwohl es kaum noch entsprechend qualifizierte Lehrkräfte mit dem richtigen Gebetbuch gibt. Grünen-Politikerin Beer wird derweil nicht müde, das gute Verhältnis zu den Kirchen zu betonen. Wir arbeiten mit den Kirchen auf der Landesebene gut zusammen, in vielen Fragen auch sehr kooperativ. In dem hellen, freundlichen Konferenzraum des Essener Bischofssitzes wendet sich das Gespräch von den Höhen einer vielperspektivischen Welt mit multioptionaler Lebensgestaltung den Niederungen der nordrhein-westfälischen Grundschulpolitik zu. Was sagt Bischof Overbeck zu der von den Grünen angestrebten Umwandlung von Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen per einfacher Elternmehrheit? Ich finde erstmal wichtig, dass man sich an das hält, was wir bisher an Regelungen hatten und das nicht ständig in Frage zu stellen. Von der anderen Seite des Tisches schaltet sich der Pressesprecher ein. Er bedeutet seinem Chef, dass die Bistümer ihre Gesprächsbereitschaft zur Umwandlung in einem Papier bereits bekundet hätten. Das ficht dem Bischof allerdings nicht an. Ich halte es für klug, bei den Regelungen zu bleiben, die wir jetzt haben. Und darauf hinzuwirken, dass auch die Politik wahrnimmt, dass unsere Bekenntnisschulen in fast allen Fällen diejenigen Schulen sind, die die Eltern beibehalten wollen. Die katholische Kirche ist strikt hierarchisch organisiert. Das Wort von den Kirchenfürsten beschreibt die Entscheidungsstrukturen treffend. Der Wert von Papieren, die Fachabteilungen ausarbeiten, ist begrenzt. Allein der Wille der Bischöfe zählt. Bischof Overbeck stellt seine Sicht auch noch mal grundsätzlich klar. Für mich als Christ und als Bischof gehört die Religion zum normalen Bildungskanon und ist kein hinzugefügtes, das man auch weglassen könnte. Ein Kulturwandel, wenn nicht gar ein kultureller Bruch, zeichnet sich in Deutschland ab, falls die Amtskirchen nicht bereit sind, ihre gesellschaftliche Rolle den neuen Mehrheitsverhältnissen anzupassen und auf Privilegien zu verzichten. Unter 50% wird der Anteil der Kirchenmitglieder demnächst sinken, das steht fest. Zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen entsprechende Untersuchungen nur bei der Frage, ob evangelische und katholische Christen in 10 oder erst in 20 Jahren eine Minderheit in Deutschland sein werden. Die veränderte weltanschauliche Landschaft wirft grundsätzliche Fragen auf. Zum Beispiel, darf der Staat Bildung und Erziehung von Grundschulkindern auch in Zukunft an eine Organisation delegieren, die gegen den Geist des Diskriminierungsverbots in Artikel 3 Grundgesetz verstößt? Das gehört in der Tat zum Proprium des Katholischen. Der Zugang für Männer zum Priestertum und damit eben auch zu den Ämtern des Diakons, des Priesters und des Bischofs und damit eben zu den amtlichen Leitungsämtern in der Kirche. Glaubensgemeinschaften haben laut Grundgesetz besondere Freiheiten, sagt Verfassungsrechtler Christoph Goos. Die katholische Kirche genießt wie alle anderen Religionsgemeinschaften das Selbstbestimmungsrecht. Das ist ein Artikel der Weimarer Reichsverfassung, der ins Grundgesetz übernommen wurde. Und dieses Selbstbestimmungsrecht gibt eben der katholischen Kirche und allen anderen Religionsgemeinschaften das Recht, selbst ohne Rücksichtnahme auf staatliche Vorgaben zu entscheiden, welche Ämter sie schafft und wie sie diese Ämter konkret besetzt. Aber was der Staat tun darf und was er tun muss, ist das Verhalten der Religionsgemeinschaften zu beobachten. Und er muss dann einschreiten, muss dann seine Zusammenarbeit aufkündigen, wenn Rechtsgüter des staatlichen Rechts, etwa grundrechtlich geschützte Rechtsgüter von den Kirchen, in einer Weise beeinträchtigt werden, die die staatlichen Schutzpflichten für diese Rechtsgüter aktivieren. Dass die katholische Kirche wegen ihrer frauenfeindlichen Praxis bei der Priesterweihe die rote Karte für Grundschulen und Kitas gezeigt bekommt, ist momentan schwer vorstellbar. Da gibt es Doppelstandards, sagt die Verfassungsrechtlerin Nora Markert. Die Bereitschaft, eine derartige Diskriminierung hinzunehmen, habe mit tradierten Normen zu tun. Aber wie lange kann eine Gesellschaft mit wachsender Distanz zu den Amtskirchen noch staatliche Bildungs- und Erziehungsaufgaben an eine Glaubensgemeinschaft übertragen, zu deren Eckpfeilern die Diskriminierung von Frauen und bekennenden Homosexuellen gehört? Rolf Schwanitz hat einen Termin in der Hauptstadt. Er ist aus dem Vogtland angereist. Seine Berliner Zeit ist vorbei. Dunkler Anzug, graues Kurzhaar, randlose Brille. Alles makellos, als käme er gerade auf einen Sprung herüber vom Kanzleramt. Dort war der sächsische Sozialdemokrat Staatsminister unter Kanzler Gerhard Schröder. Rolf Schwanitz ist Atheist. Das war für ihn lange Zeit seine Privatangelegenheit und kein politisches Thema. Bis zum Jahr 2006. Da hat es in Sachsen einen großen Streit um die Kindertagesstätten gegeben. Und die sächsische Staatsregierung hat damals ein Kapitel für den Lehrplan der staatlichen Kindertageseinrichtungen aufgelegt, in denen die Kinder Glaubenserfahrungen erleben sollen. Und das hat eine Riesendiskussion damals ausgelöst. Und für mich war das eigentlich der erste Punkt, wo ich aufmerksam geworden bin und zu der Überzeugung kam, hier ist etwas in die Schieflage gekommen. In der Verantwortung für den frühkindlichen Bildungsprozess haben sich die Kirchen bei der Erarbeitung des sächsischen Bildungsplanes im Beirat eingebracht. Heißt es in dem Text »Religiöse Grunderfahrungen und Werteentwicklung«, der unter Federführung der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens erarbeitet wurde. Religiöse Grunderfahrungen und Werte umfassen alle Dimensionen des Lebens. Deshalb ist es angemessen, diese Wirklichkeit in allen Bildungsbereichen wahrzunehmen und zu beachten. Die Leugnung der religiösen Dimension des Lebens, wie des Menschseins, bildet, leider Gottes, eine Wurzel für den Werteverfall. Also, dass hier ein Vorgang nicht nur des Lobbyismus, sondern das direkte Federführen von verbindlichen Inhalten durch die Kirche in den Staat hinein geschah, das ist klar und unwiderlegbar. Das ist Vorfeldchristianisierung, Rechristianisierung, nichts anderes. Der Text sei nicht Bestandteil des Bildungsplans, sondern sei ihm hinzugefügt worden, teilt das sächsische Staatsministerium für Kultus mit. In Sachsen liegt der Anteil der evangelischen und katholischen Kirchenmitglieder zusammen bei etwa einem Viertel der Bevölkerung. Jochen Bohl ist Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Der gebürtige Westfale ging 1995 in den Osten. Ich bin Sachse, sagt er heute. Also die Mission ist eine Aufgabe jeder Kirche. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass wir erst am Anfang des Weges stehen, der jetzt gegangen werden muss, nämlich sich von tradierten Selbstverständlichkeiten dann auch innerlich zu lösen und stattdessen eine offensive missionarische Aktivität zu entfalten. Sonderrechte für seine Kirche im weitgehend konfessionsfreien Sachsen sieht der Bischof nicht. Ich finde nicht, dass die Kirchen durch den Staat in Deutschland privilegiert werden. Es gibt eine klare Trennung von Staat und Kirche. Auf die Frage, ob er einfach zum Hörer greifen und beim sächsischen Ministerpräsidenten oder an hoher Stelle in Berlin anrufen könne, antwortet Bischof Bohl dennoch kurz und bündig: Ja, das kann ich. Rolf Schwanitz verweist auf den Widerspruch zwischen Einfluss und Mitgliederzahlen. Also wir haben eine ganz verrückte Situation, dass auf der einen Seite eine Abwendung der Menschen von den Kirchen stattfindet und auf der anderen Seite findet eine Intensivierung gerade in den neuen Ländern zwischen Staat und Kirche statt. Und ich erinnere mich an wundersame Straßeneröffnungen, die habe ich auch noch damals in meiner Funktion im Kanzleramt erlebt, wo dann Bänder durchgeschnitten werden in Ostdeutschland bei Straßeneinweihungen. Und dann kommen die beiden Pfarrer meistens auch ökumenisch und dann wird die Straße gesegnet und dann wird noch gebetet. Das führte dann immer dazu, dass dann drei Leute von dann die Augen niederschlugen, das waren in der Regel die aus den alten Bundesländern kommenden Abteilungsleiter, und alle anderen guckten dann irgendwo, aber trotzdem wurde es vollzogen. Der sächsische Atheist fordert mehr Abstand zwischen Kirche und Staat. Es gibt Zahlen, die belegen, dass beispielsweise die christlichen Bildungseinrichtungen überproportional zugenommen haben. In meinem eigenen Wahlkreis in dem Vogtland ist mittlerweile die Diakonie der größte Arbeitgeber. Das muss man sich vorstellen, bei einer Struktur von 85% konfessionsfreien Menschen. Kindertageseinrichtungen im Osten sind die in der Regel ja früher in staatlicher Hand gewesen aus der DDR-Zeit und dann sind sie an freie Träger gegeben worden. Und die Frage, wer kriegt wie viel, wer kriegt welche, das ist eine kommunalpolitische Entscheidung und da sind die Kirchen überproportional stark bedacht worden. Dank arbeitsrechtlicher Sonderregelungen dürfen kirchliche Arbeitgeber auch Weltanschauung und Privatleben abfragen. Und dann entscheiden, wen sie beschäftigen wollen und wen nicht. Gerade in den Schulen und den Kindergärten, da achten wir darauf, dass unsere Mitarbeiter einer christlichen Kirche angehören und das wird auch so durchgehalten. Eine andere Frage ist, wie das in den diakonischen Einrichtungen aussieht, also in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäusern und so weiter. Und da ist bei uns in Sachsen die Situation so, dass etwa die Hälfte der Mitarbeiter, die etwas größere Hälfte der Mitarbeiter einer christlichen Kirche angehören und die etwas kleinere Hälfte keine Christen sind. Natürlich muss uns daran liegen, dass überall da, wo Kirche arbeitet, eben die Arbeit der Kirche auch von Christenmenschen gemacht wird. Finanziert werden die sozialen Einrichtungen der Kirchen ganz überwiegend von der Allgemeinheit. Und das sind in Sachsen größtenteils konfessionsfreie. Die Mittel stammen aus Steuern und aus den Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Kirchliche Krankenhäuser werden nahezu 100%ig aus öffentlichen Mitteln finanziert. Bei Kitas sind es nur etwa 80%. Dazu kommen allerdings die Elternbeiträge, so dass der Finanzanteil der Kirchen an den kirchlichen Kitas im einstelligen Prozentbereich liegt. Sächsische Politikerinnen und Politiker von CDU, SPD und Grünen sind übrigens, anders als die sächsische Bevölkerung, häufig Kirchenmitglieder. Ich komme aus einem Land, ich will das mal etwas emotional sagen, aus der DDR, in dem die ideologische Indoktrination der Bevölkerung zur Tagesordnung gehörte. Und ich habe nach 1990 in die Hände geklatscht, dass diese Ideologisierung durch den Staat endlich zu Ende war. Und ich will keine neue Indoktrination von welcher weltanschaulichen Position auch immer. Ohne Gott in Deutschland. Die unsichtbare Konfession. Sie hörten ein Feature von Gabi Meyer. Es sprachen Hildegard Meyer und Bernd Rehäuser. Ton und Technik Gunter Rose, Anna Dein und Adrian Eichmann. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Saarländischen Rundfunk 2014.